Jesu Leben freudig sein, ist unserer Brust ein heller Sonnenschein. Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen und in sich selbst ein Himmelreich erbauen, ist wahrer Christen Eigentum. Doch weil ich hier ein himmlisch Labsal habe, so sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh. Mein Heiland ruft mir kräftig zu. Verstehen ist euer Trost. Mein Mund will zwar ein Opfer geben, mein Heiland, doch wie klein, wie wenig, wie so gar geringe, wird es vor dir, o großer Sieger, sein. Vor dich ein Sieg und Danklied bringe. Mein Auge sieht den Heiland einer Brust entstehen. Lässt mal das Grab die Toten aus. Wenn Gott in einem Grabe lieget, so halten Grab und Tod ihn nicht. Ach Gott, der du den Tod besieget, der Mensch des Grabes Stein, das Siegel bricht. Durch Trost, das Kraft gestärkt.